Okay, Jungs, das Massaker, drei Fans für sieben Kasseln. Yeah, das Leben ist kein Zuckerschlecken. Mein Leben zieht an mir vorbei, mein Leben in Sekunden. Träume schöne Bilder im Tränenfluss ertrunken. Wofür ich lebe, lese Zeilen in der Seele, weil ich mich wieder quäle und frag mich, wann ich gehe. Aber ey, tut mir leid, weil ich lebe, wie ich bin. Menschen ändern sich im Laufe der Zeit, mein Kind. Egal was ich mache, der Gedanke kommt wieder. Versuch mich ruhig zu stellen, schlucke Antidepressiva. Mein Kopf schon seit Stunden, das Denken fällt schwer. Steige in mein Auto, gebe Gas immer mehr. Saß da allein, sie saß da allein, die Tränen come to cry, um verzweifelt zu sein. Komm, lauf in mein Heart, du broken, I'm down. Ich liebe nur dich und keine anderen Frauen. Ich lebe schon seit 20 Jahren, hab viel erfahren. Mir ist viel widerfahren, hab viel verloren, widerfahren. Verloren, an die ich geglaubt hab, die mir viel bedeuteten, denen ich vertraut hab, wenn ich drüber nachdenke. Mein Kopf, es hält mich nicht viel hier, aber du schon. Doch das, was bleiben wird, sind die Erinnerungen. Es gab scheiß Momente und schöne Erinnerungen. Doch irgendwann wird meine Kraft meine Seele verlassen und dann weiß ich, es war umsonst. Echt klasse. Sprung mir sechs Stunden Gas in die Lunge. Ich bleibe kalt, doch es fehlt nur dieser Funke. Zeig mir deine Schwäche, du weißt, wo ich verletzbar bin. Auf der linken Seite in der Brust, wie jeder Mensch. Ich sehne mich nach deiner Stimme, deine Seele im Inneren. Du bist meine Number One, bis ich mal im Himmel bin. Ich zahl mit der warmen Träne meine Seele. Ich gucke nach hinten, nicht nach vorn, was ich sehe. Ihn, er liebt sie, doch er fühlt sich allein oder trügt. Dieser Schämmer fällt tief in dich rein. In Tränen zeigt der Mensch, wie verzweifelt er ist. Ignoranz der Gefühle auf Distanz halten fest. Jeder macht Fehler, man sucht das Gespräch. Ich bitte um Verzeihung, vielleicht komm ich zu spät. Das Leben ist zu kurz, um sich zu streiten. Die Zeiten der Schwere, Zusammenhalt behalten. Was ist los, wenn man lügt, aber dann doch vertraut? Weil du über alles liebst, innerlich gehst du drauf. Diese Frau für das Leben, du stehst daneben. Ich wünsche nur das Beste, Glück im Beisein Gottes beten. Jetzt sitze ich hier alleine, verweile im Schweigen. Meine Gedanken, die schreiben, du bist auch so allein. Du bist nicht der Mann und die Zeit, die vergeht nicht. Was soll ich machen? Ich häng im Käfig.